Es wäre ja sehr unklug gewesen, wenn wir vor der Machtübernahme schon den Juden ganz genau auseinandergesetzt hätten, was wir mit ihnen zu tun beabsichtigten. Das war ganz gut. Es war ganz gut und zweckmäßig, dass wenigstens ein Teil der Juden dachte, na, ganz so schlimm wird's ja nicht kommen, die reden viel, aber das wird sich ja noch finden, was sie tun werden.